Jüngst berichteten die ausländischen Massenmedien über die revolutionäre Tätigkeit des Genossen Kim Jong-un. Die Nachrichtenagentur TASS und der Sender Zvezda von Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua, die Zeitung Heilongjiang Shinren, die Homepages Xinhua Wang und Guoji Guangbo Wang von China, die amerikanische Nachrichtenagentur UPI, die myanmarische Zeitung Tomiro Daily, die algerische Internetzeitung Al-Bilad, der einheimische und internationale Rundfunk und der Rundfunk in 7 Nationalsprachen Guineas, die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitungen, die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des nationalen Zuchtideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan meldeten, dass Genosse Kim Jong-un einen Raketenwerfer-Schießwettkampf der Artilleristinnen zwischen den großen Truppenverbänden der koreanischen Volksarmee begutachtet hatte. Die nepalesische Zeitung Arpan und die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Zhuge-Ideologie und der Songun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft teilten mit, dass Genosse Kim Jong-un die Verteidigungstruppe der Insel Mahab an der Westfront inspiziert hatte. Und auf der Homepage der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan erschien die Nachricht über die Inspizierung der Vorpostenbasis der Insel Kali und der Verteidigungstruppe der Insel Zhangze am südlichen Ende des Südwestfrontwassergebietes durch Genossen Kim Jong-un. Der einheimische und internationale Rundfunk und der Rundfunk in 7 Nationalsprachen Guineas und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des brasilianischen Komitees für die Solidarität mit der TVJK und des nationalen Zuchtideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo berichteten über die Besichtigung des Fischereibetriebes 25. August der koreanischen Volksarmee durch Kim Jong-un. Und die russische Nachrichtenagentur TASS und die chinesische Homepage Fanchu Wang meldeten, dass sich Genosse Kim Jong-un mit den Teilnehmerinnen des 6. Kongresses des Demokratischen Freien Bundes Koreas zum Andenken fotografieren ließ. In der nepalesischen Zeitung Arpan und auf den Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Zhuge-Ideologie und der Songun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und der Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen erschien die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un den Fischereibetrieb 27. Mai und den Fischereibetrieb 8. Januar der koreanischen Volksarmee besichtigt hatte. In den Zeitungen und auf Internet-Homepages erschienen die Fotos von Genossen Kim Jong-un.